Justizkommissarin Vera Jourova hatte gestern Abend ein Schreiben an Facebook geschickt. Sie will wissen, ob und wie viele persönliche Daten von europäischen Facebook-Nutzern betroffen sind. Bekannt ist, dass das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica Informationen von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern illegal für den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump ausgewertet und gezielt eingesetzt hat. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens hat ausgesagt, dass Cambridge Analytica auch eine ausschlaggebende Rolle beim Brexit-Referendum gespielt habe. EU-Justizkommissarin Jourova fordert Klarheit darüber, welche Rolle das Datenanalyseunternehmen in dem gesamten Skandal spielte. Darüber hinaus will sie wissen, wie die Daten von Millionen von Menschen in die Hände von Dritten gelangt sind und was Facebook in Zukunft tun will, um das zu verhindern und die europäischen Datenschutzregeln einzuhalten.